Wir beginnen mit Werner Haider. Theatermusik, zweite Sinfonie für großes Orchester. Erster Satz, Vorspiel. Zweiter Satz, Tragödie. Dritter Satz, Zwischenspiel. Vierter Satz, Komödie. Und fünfter Satz, Nachspiel. Die Nürnberger Philharmoniker unter der Leitung von Fabrizio Ventura. Thank you. Thank you. Die Nürnberger Philharmoniker unter der Leitung von Fabrizio Ventura mit einer Komposition von Werner Haider. Theatermusik, zweite Sinfonie für großes Orchester. Es folgen von Vivian Olive Toccata e Fuga per Uta für Klavier. Hier ist eine Aufnahme mit der Widmungsträgerin Uta Walter. Thank you. Musik für Klavier von Vivian Olive. Toccata e Fuga per Uta. Interpretiert von der Widmungsträgerin Uta Walter. Es geht weiter mit Stefan Hippe. Nachtmusik Nummer 1 für Violine und Akkordeonorchester. Wir hören Kolja Lessing Violine und das Nürnberger Akkordeonorchester. Die Leitung hat der Komponist. Thank you. Thank you. Nachtmusik Nummer 1 für Violine und Akkordeonorchester von Stefan Hippe. Das waren Kolja Lessing, Violine und das Nürnberger Akkordeonorchester. Die Leitung hatte Stefan Hippe. Concerto Bavarese auf Bayern 2, als nächstes mit einem Werk von Volker Blumenthaler. Von Zeit zu Zeit. Für Flöte, Blockflöte und Koto. Koto, sozusagen die japanische Variante der Zither. Eine Aufnahme mit Katrin Lewin, Flöte, Jeremias Schwarzer, Blockflöte und Makiko Goto spielt Koto. Thank you. Von Zeit zu Zeit für Flöte, Blockflöte und Koto aus der Feder von Volker Blumenthaler. Wir hörten Katrin Lewin Flöte, Jeremias Schwarzer Blockflöte und Maki Kogoto Koto. Es geht weiter mit Heinrich Hartl und seinen drei Fantasien für großes Orchester Opus 150, Ein weites Feld. Nummer 1, Adagio Sostenuto e Tranquillo. Nummer 2, Vivace. Und Nummer 3, Largo Sostenuto. Die Nürnberger Symphoniker unter der Leitung von Bernhard Güller. Thank you. Thank you. Die Nürnberger Symphoniker unter der Leitung von Bernhard Güller mit drei Fantasien für großes Orchester Opus 150, Ein weites Feld von Heinrich Hartl. Nach dem großen Orchester jetzt Musik für Soloinstrument, gewissermaßen aus der Tiefe. Von Hans-Ludwig Schilling, Tuba Prima für Bass-Tuba Solo. Wir hören Tatsuo Inada. Thank you. Das war Tatsuo Inada mit Tuba Prima für Bass-Tuba Solo von Hans-Ludwig Schilling. Und jetzt hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2 zu Willi Spilling. Geboren am 18. September 1909 in Nürnberg, gestorben eben da am 14. August 1965. Der 14. August dieses Jahr, also sein 60. Todestag. Willi Spilling, Musikwissenschaftler und Komponist, Gründer des Collegium Musicum in Nürnberg und eines Kammertrios, seit 1948 Leiter der Musikabteilung im Studio Nürnberg des Bayerischen Rundfunks und Begründer der legendären Tafelkonfekt-Reihe. Von Willi Spilling jetzt die Musik über BACH in drei Sätzen für Orchester, Opus 37. Sonata Fantasia Giga. Die Nürnberger Symphoniker unter der Leitung von Klaus-Peter Seibel. Thank you. Thank you. Musik über BACH in drei Sätzen für Orchester Opus 37 von Willi Spilling. Gespielt haben die Nürnberger Symphoniker unter der Leitung von Klaus-Peter Seibel.